Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Hörspiel am Sonntagabend. Der Schriftsteller Harry Mulisch gehört zu den bekanntesten und renommiertesten Autoren der Niederlande. 1927, als Sohn einer Jüdin und eines Kollaborateurs im holländischen Haarlem geboren, war er seit seiner Kindheit in die Auseinandersetzungen zwischen Nazis und Widerstandskämpfern verwickelt. Nach dem Krieg engagierte er sich in der studentischen Provo-Bewegung und fuhr unter anderem zum Eichmann-Prozess nach Jerusalem. Auch in seinem Werk bringt er diese Konflikte zur Sprache. Bisher hat Mulisch 8 Romane und mehrere Erzählbände veröffentlicht, die in alle Weltsprachen übersetzt wurden. Einer seiner berühmtesten Romane ist »Der Anschlag«, das Attentat, dessen Verfilmung 1986 als bester ausländischer Beitrag mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Hören Sie nun die gleichnamige Hörspielfassung. Attentat von Harry Mulisch. Hörspielbearbeitung Benno und Irena Meyer-Welak. Wie lange sind 5000 Jahre her? Vater las in einem Buch. Wie fast jeden Abend in jenem Winter, Januar 1945, fast ganz Europa war befreit, begann den Krieg allmählich zu vergessen. Haarlem nicht. Es war kalt, gab keine Kohlen und fast nichts zu essen. Wir saßen am Esszimmertisch. Vater, Mutter, Peter, der Schularbeiten machte, und ich. Mein Bruder 17, ich 12. Papa, wie lange sind 5000 Jahre her? Genau 5000 Jahre, Toni. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber gab es damals schon... Sag doch, was du meinst. Na, dass die Menschen so wie jetzt... Kultur hatten. Ja. Also warum lässt du das den Jungen nicht selbst formulieren, Thea? Die Kultur steckte damals noch in den Kinderschuhen, Anton. In Ägypten und in Mesopotamien. Wie kommst du darauf? Weil hier steht das... Fertig. Zeig mal, was liest du denn da? Nichts. Na, zeig doch mal. Nein, ich will nicht. Na, zeig doch mal. Lass das doch, Toni. Warum soll er es nicht sehen? Ich darf ihm auch nie reinschauen. Das ist da stumm unterlogen. Ruhe. Komm, wir machen noch ein Spiel, bevor wir ins Bett gehen. Mensch, ärgere dich nicht. Jetzt schon ins Bett? Oh ja, Mensch, ärgere dich nicht. Wir müssen Kabit sparen. Es reicht nur noch für ein paar Tage. Ich will grün haben. Glaubst du gewinnst dann eher? Bestimmt. Ja, das werden wir ja sehen. Lass es sehen. Ich komm raus. Wie spät ist es, Thea? Gleich 8. Ist jetzt schon niemand mehr draußen? Es war kurz vor 8 Uhr, Sperrstunde. Draußen war es still. So still, wie es auf dem Mond sein muss. Eingehüllt in diese Stille, zu der der Krieg in Holland gegen Ende geworden war, lagen die 4 Häuser an der Uferstraße. Ihre braven, bürgerlichen Namen, schöne Aussicht, Freiruh, nie gedacht und Ruheort erinnerten an sorglosere Tage. Papa, weißt du, wie ein Vulkan funktioniert? Hm? Ein Vulkan? Die Aschewolke aus dem Vulkan steigt in die Luft und regnet noch Jahre später auf alle Kontinente. Ah, ja. Jetzt würfel doch endlich. Was war das? Licht aus, schnell. Den Schirm über den Brenner. Was war denn das? Das waren Schüsse. Da draußen liegt jemand. Peter, komm sofort vom Fenster weg. Vor dem Haus von Herrn Kortweg liegt ein Fahrrad und ein Mann. Das ist Plug. Er ist tot. Der Polizeioberinspektor? Der größte Verräter von Harlem. Peter, Toni, geht nicht in den Flur. Da kommt Karin und der Kortweg. So eine Sauerei. Hey, die Schufte. Hey. Sie legen ihn vor unser Haus. Der Tote muss da weg. Gleich werden die Deutschen hier sein. Du hältst dich da raus, Peter. Wir haben damit nichts zu tun. Aber leider liegt er jetzt vor unserer Tür. Was meint ihr, warum die Kortewegs das getan haben? Weil die Deutschen sich rächen werden. Genau wie neulich am Kanal unten. Peter, wir haben ja nichts verbrochen. Komm, Toni, schnell, dann schaffen wir es noch. Was willst du denn machen? Geworden? Peter, was hast du vor? Den Polizisten wieder zurücklegen zu den Kortewegs. Oder weiter zu den Bäumers. Zu Bäumers? Wie kommst du denn darauf? Wir haben genauso wenig damit zu tun wie die Bäumers. Wir müssen was tun. Kommt nicht in Frage. Willem sagt doch auch was. Ja, ja, Thea, aber ich weiß nicht. Hätte es in ein paar Sekunden später beschläge jetzt bei den Bäumers. Ja, aber das ist nicht der Fall. Nicht der Fall. Aber jetzt liegt er hier vor unserem Haus. Ich werde ihn zurücklegen. Ich tue es dann eben allein. Um Himmels Willen, Peter, du spielst mit dem Leben. Genau das zu dir, verdammt nochmal. Ihr seid verblödet, verblödet alle. Peter! Willem, ich bitte dich. Ja, ich... Jetzt packt ihr Blut an den Stiefeln. Die Deutschen. Da kommen die Deutschen. Schießen sie auf Peter? Toni, so sag doch, wo ist er? Er ist weggerannt. Toni, siehst du ihn? Nein, jetzt nicht mehr. Was sollen wir bloß machen? Vielleicht hat er sich irgendwo versteckt. Wach endlich auf, Willem. Sie schießen auf Peter. Vielleicht haben sie ihn schon getroffen. Was so lange ist es gut gegangen. Und jetzt zum Schluss. Komm jetzt weg vom Fenster, Anton. Oh Gott, wo ist der Junge? Vielleicht bei Kortewegs. Ich habe gesehen, wie er Plug die Pistole abgenommen hat. Hast du das wirklich gesehen? Ja, als die Deutschen ankamen. Er wird doch nicht... Ich gehe zu den Kortewegs. Jetzt sofort. Anton, zieh deinen Mantel an. Was ist das? Sofort aufmachen! Papiere vorzeigen! Schnell, schnell! Achtung! Aber Lennart, sorgen Sie mal für Licht! Jawohl! Durchsucht das Haus! Wir haben damit nichts zu tun! Schweigen Sie! Bitte nein! Was ist das für ein Buch? Ethica Mora Geometrico Demonstrata von Benedictus de Spinoza! Ja. Ach so, solche Sachen liest man hier. Judenbücher. Ja, das ist, ich habe... Nehmen Sie gefälligst den Hut ab, wenn Sie mit mir reden. Ja, ich wollte in den Garten. Halten Sie das Maul. Sie verjudet das Deutschland. Die Ausweise. Bitte. Willem Steenwijk heißen Sie? Ja. Und wo ist der vierte Steenwijk? Das ist Peter. Peter in seiner Aufregung über den entsetzlichen Vorfall hat mein Sohn jäh das Haus verlassen und ohne sich zu verabschieden. So hat er? Jäh, nicht wahr? Allerdings. Abwehr! Los, vorwärts, aus! Aber, los! Das war doch nicht. Das ist aus hier! Aus. Vorwärts! Toni! Vorwärts, aus! Vorwärts! Und du? Ja. Du kommst mit zur Polizeiwache. Nimm deinen Mantel und komm. Gleich wirst du was sehen und rühre dich nicht von der Stelle. Anzünden das Haus! Das brennt wie der alte Zeitung! Abfahren! Erinnerung ist unerträglich. Viel unerträglicher als das Geschehen selbst. Man brachte mich an diesem Abend auf die Polizeiwache von Heemstede. So, da sind wir. Wen kriegen wir denn jetzt? Sperren wir schon Kinder ein? Oder ist das ein Judenbengel? Herr Wachtmeister, kommen meine Eltern auch hierher? Ich weiß noch nichts. Wir von der niederländischen Polizei haben mit der Aktion nichts zu tun. Ist ja auch nirgends mehr Platz für. Ach, dann kommst du eben da hinein. Da sitzt jemand in Einzelhaft. Du kriegst Gesellschaft. Aber lass den Jungen in Ruhe. Wir hätten wegen euch schon genug Ärger. Ich kann nichts sehen. Schlafen Sie vielleicht? Komm doch her. Mach 5 Schritte. Oh. Süß. Ich hab gedacht, hier sind nur Männer. Ja. Warum bist du hier? Sie haben unser Haus in Brand gesteckt. Warum denn? Ein Polizist ist erschossen worden. Wir hatten aber damit nichts zu tun. Warst du allein zu Hause? Nein, mit meinen Eltern. Und mit Peter, das ist mein Bruder. Haben die Deutschen sie mitgenommen? Ja, mein Vater und meine Mutter. Und dein Bruder? Der ist weggerannt. Er wollte. Was soll ich denn jetzt machen? Komm, setz dich zu mir auf die Pritsche. Ja. Ich weiß nicht, wie du heißt und das muss ich auch nicht wissen. Du musst auch nicht wissen, wie ich heiße. Aber eins darfst du dein Leben lang nicht vergessen. Was denn? Wie alt bist du? Bald 13. Hör zu, man wird versuchen, dir alles Mögliche zu erzählen. Aber vergiss nie, die Deutschen haben euer Haus angesteckt. Sie haben es getan, niemand anderer. Das weiß ich doch. Hab's du selber gesehen? Ja, aber sie haben es getan, weil dieses Schwein da umgelegt worden ist. Und jetzt werden sie die Schuld den Illegalen in die Schuhe schieben und sagen, die sind schuld, dass wir das tun mussten. Aber wenn das so ist, dann ist doch nie jemand schuld. Dann kann jeder machen, was er will. Weißt du, wie der Kerl hieß? Fage Plug. Er war bei der Polizei. Ein ganz gemeiner Mann. Ist er wirklich tot? Ja, ich bin mit seinem Sohn in derselben Klasse. Der ist auch Fauke. Weißt du, wenn die Illegalen das nicht getan hätten, hätte dieser Plug noch eine ganze Menge mehr Leute umgebracht und dann... Was hast du denn? Ich wollte sie trösten und streckte eine Hand aus. Sie nahm sie und presste sie auf ihre Brust. Es ist entsetzlich. Die Hölle. Ich kann nicht mehr. Ich bin froh, dass das alles bald vorbei ist. Lass mich dein Gesicht fühlen, damit ich weiß, wie du aussiehst. Was ist bald vorbei? Sie hatte meine Hand wieder losgelassen. Sanft fuhren ihre kalten Fingerspitzen über meine Stirn, die Augenbrauen, Wangen, Nase und Lippen. Der Krieg natürlich. In ein paar Wochen. Die Amerikaner stehen schon am Rhein und die Russen an der Oder. Oh, oh. Hast du Schmerzen? Lass mir, es ist nichts. Wohnst du in Heemstede? Das darfst du mich nicht fragen. Es ist besser, wenn du nichts über mich weißt. Später wirst du das verstehen, einverstanden? Ja. Psst. Was war das? Ich weiß nicht. Ich bin auch noch nicht lange hier. Dieses Bug. Sie werden alle am Galgen enden. Lass uns an was anderes denken. Solange es noch geht. Wie meinst du das? Solange sie uns noch hier zusammen sitzen lassen. Du wirst morgen sicher wieder freigelassen. Und du? Ich vielleicht nicht. Aber lass man, das wird schon werden. Sprechen wir weiter. Oder bist du müde? Ich bin nicht müde. Gut. Dann stell dir sehr viel Licht vor. Sonne. Sommer. Und was noch? Strand. Ja. Als da noch nicht überall Bunker und Drahtfahrer standen. Und Dünen. Die Sonne scheint in eine Dünenmulde. Du weißt, wie das blenden kann. Ja, und die kleinen Zweige, da sind von der Sonne mal ganz ausgebleicht. Aber Licht ist nicht allein dieses Licht. Einmal wollte ich ein Gedicht schreiben, in dem das Licht mit der Liebe verglichen wird. Wenn man mal einen Menschen liebt, sagt man immer, ich liebe ihn, weil er schön ist. Verliebte sind immer schön, weil sie von diesem Licht beleuchtet werden. Das muss noch ein anderes Licht sein. Weißt du, es gibt einen Mann, der mich liebt. Und der mich sehr, sehr schön findet. Obwohl ich das gar nicht bin. Er glaubt, dass ich ihn nicht liebe. Aber ich liebe ihn. Und du bist jetzt der Einzige, der das weiß. Auch wenn du nicht weißt, wer ich bin und wer er ist. Er hat eine Frau und zwei Kinder, so alt wie du. Die brauchen ihn, wie du deinen Vater und deine Mutter. Was glaubst du, wo könnten mein Vater und meine Mutter sein? Die werden sie auch irgendwo eingesperrt haben. Morgen siehst du sie bestimmt wieder. Aber warum sind sie woanders als ich? Ja, warum? Weil die da oben Verbrecher sind. Und weil alles ein großes Durcheinander ist. Aber mach dir keine Sorgen. Ich mach mir viel mehr Sorgen um deinen Bruder. Als er abgehauen ist, hat er die Pistole mitgenommen. Die von Plug. Ach du lieber Gott. Jetzt bin ich aber müde. Du? Ach, schlaf noch. Der Ortskommandant schickte mich am nächsten Morgen mit einem Konvoi aus Heemstede nach Amsterdam zu meinem Onkel. Auf meinem Gesicht war Blut gewesen. Sie hatten gefragt, woher. Es muss ihr Blut gewesen sein. Von ihren Händen. So. Dein Tee, Anton. Danke. Geht's dir besser? Wie? Die Zahnschmerzen. Lisbeth, nein, im Gegenteil. Kreuzworträtsel? Ich hänge fest. Weiß der Sonnengott keine deutlichere Umschreibung dieses Elends? Fällt mir nicht ein. Deutlichere Umschreibung dieses Elends? Mir auch nicht. Es wird nichts mit dem Ausflug heute, Lisbeth. Fahr du allein mit dem Jungen. Auf keinen Fall. Du solltest deinen Freund Gerrit anrufen. Anstatt so sinnlos zu leiden. Vielleicht hast du recht. Hier ist Anton. Ach ja, was ist denn? Hör mal, Gerrit, ich habe wahnsinnige Zahnschmerzen. Aber doch nicht heute, Anton. Nimm ein Aspirin. Erstens ist Samstag, zweitens habe ich heute keine Zeit für Zähne. Ich gehe nämlich gleich demonstrieren. Was? Demonstrieren? Ja, gegen die atomare Bewaffnung. Ganz Amsterdam ist auf den Beinen. Aber ich krepiere vor Schmerzen. Mhm. Ja, und woher kommen die so plötzlich? Ich spüre schon ein paar Tage, dass was kommt. Aha. Warum hast du dich nicht früher gemeldet? Ich war in Deutschland auf einem Anästhesiekongress in München. Herr Malton, müsstest du nicht eigentlich auch zur Demonstration? Verschone mich bitte damit. So, aber Zahnschmerzen, ja? Hör mal gut zu, alter Freund. Auch ich demonstriere zum ersten Mal. Ich helfe dir meinetwegen, aber nur unter der Bedingung, dass du mitkommst. Ich tue alles, was du willst, du Schuft. Also gut, komm um 11:30 in die Praxis. Danke, Gerrit. Lisbeth, was ist denn das da auf der Untertasse? Eine Gewürznelke. Für dich. Eine Gewürznelke? Ja, die musst du in den Zahn stecken. In Indonesien hat man das immer so gemacht. Lisbeth. Nimm die Nelke. Mutter hatte auch so eine Nelke gegen Zahnschmerzen an jenem Abend im Januar 45 im Mund gehabt. Und dann sind meine Eltern noch in derselben Nacht erschossen worden. Zusammen mit 29 anderen Geiseln. Aber das habe ich erst später erfahren. Nach der Befreiung. Auch Peter ist an diesem Abend erschossen worden. Als der Onkel auf seinem Fahrrad aus Harlem mit der Nachricht zurückkam, wusste ich es gleich. Aber da war es schon eine Botschaft aus prähistorischen Zeiten. Mittlerweile unvorstellbar. Der Abstand von 5 Monaten zwischen Januar 1945 und Juni 1945 ist noch immer unvergleichlich viel größer als der zwischen damals und heute. So, dann lass mich mal sehen. Welcher Zahn ist es denn? Unten, der. Aha, Moment. Au! Ah! Gleich vorbei. Von Berufs wegen plädiere ich für eine Spritze. Bist du verrückt? So eine Kleinigkeit. Mund auf. Das ist der Nerv. So, ist gleich vorbei. Mach den Mund wieder zu. Na und? Gut. Fast überhaupt nichts mehr. Wie ist das bloß möglich? Eine kleine Überbelastung. Er war ein wenig nach oben gekommen. Alterssache. So, spül ein bisschen nach und dann gehen wir. Unsere Verabredung gilt doch, ja? Ja, Peter kommt auch mit. Er holt uns hier ab. Gut, warten wir auf deinen Herrn Sohn. Gerrit, weißt du eigentlich, dass du zum zweiten Mal eine politische Tat von mir verlangst? Was war denn das erste Mal? Als du gesagt hast, melde dich freiwillig als Soldat nach Korea. Zum Kampf des christlichen Abendlandes gegen die kommunistischen Barbaren. Du hast ein viel zu gutes Gedächtnis, Stanlack. Ich bin kein Kommunist geworden, falls du das meinst. Aber die Kernwaffen sind jetzt doch wohl die größere Gefahr für die Menschheit. Und eines Tages gehen sie los, das ist todsicher. Das war auf eurer Studentenfeier damals in Harlem. Hm. Wann soll denn das gewesen sein? 1952. Aha. Keine Ahnung. Aber ich sehe noch die weißen Gartenstühle auf dem Rasen stehen. Es wurde Thanks for the Memory gespielt. Es war ein merkwürdiger Tag für mich. Seit dem Kriegsende war ich nie mehr in Harlem gewesen. Die Familie war mir wie entwichen. Nur manchmal, ganz unerwartet, tauchte sie vor mir auf. Ein dunkler Ort. Kälte und Hunger und Schüsse. Blut. Flammen, Geschrei und Kerker. In solchen Augenblicken war mir immer, als erinnerte ich mich an einen Albtraum. Nur im Herzen dieser hermetischen Dunkelheit war manchmal wie ein Lichtpunkt eine Erinnerung. Die Finger des Mädchens auf meinem Gesicht. Die Musik und die sonnenwarmen Schatten unter den Bäumen hatten sich zu einer Stimmung vermischt, in der die Erinnerungen auf einmal glühend heiß wurden. Ich verließ das Gartenfest und ging die Landstraße entlang, nicht den Weg über die Felder. Ist nicht gut, was du machst, ist ganz und gar nicht gut, sagte ich mir. Dann die drei Häuser. Zwischen dem ersten und dem zweiten die Lücke. Ein Gebiss, in dem ein Zahn fehlt. Der Zaun stand noch. Eine dichte Wildnis von Brennnesseln und Sträuchern, ein paar Bäume. Vielleicht hat die Asche den Garten so fruchtbar gemacht. Ich sah die Stelle, wo vor Urzeiten Fake Pluk gelegen hatte, und erschrak. Nie hatte ich gedacht, einer der anderen Nachbarn könnte noch hier wohnen. Aber hinter einem Fenster von schöner Aussicht stand Frau Bäumer und winkte mir zu. Es war zu spät, um wegzurennen. Toni! Tag, Frau Bäumer! Toni, mein Junge, komm doch herein! Sie ergriff meine Hand, legte einen Arm um meine Taille und drückte mich mit kurzen, ruckartigen Bewegungen an sich, wie jemand, der schon lange niemanden mehr umarmt hat. Ihre Haare waren weiß geworden und ihr standen Tränen in den Augen. Aber ich müsste eigentlich... Du Mann, sieh doch nur, wen wir hier haben. Meinem Mann geht es in letzter Zeit sehr schlecht. Er schläft die meiste Zeit. Ach ja. Setz dich doch, Toni. Danke sehr. Möchtest du einen Kaffee? Ja, gern. Warum bist du nicht schon früher gekommen? Es ist das erste Mal, dass ich wieder in Harlem bin. Ach, du hast dich eigentlich überhaupt nicht verändert. Du bist jetzt größer als dein Vater. Wohnst du noch in Amsterdam? Ja, Frau Bonner. Dein Onkel ist kurz nach der Befreiung hier gewesen. Mein Mann hat dich doch damals in dem deutschen Auto wegfahren sehen und wir hatten keine Ahnung, ob du noch lebst. Mit Milch und Zucker? Nur Milch, bitte. Du wolltest das hier nie wiedersehen. Ich kann dich gut verstehen. Es war zu schlimm alles. Ein paar Mal hat jemand auf der anderen Straßenseite gestanden und herübergeschaut. Wer? Keine Ahnung, ein Mann. Wohnt Herr Korteweg noch hier? Der ist gleich nach der Befreiung ausgezogen. Niemand weiß wohin. Er hat sich auch nicht verabschiedet. Karin auch nicht. Sehr merkwürdig. 9 Jahre sind wir doch Nachbarn hier gewesen. Tagelang hat ein Stapel von Aquarien vor ihrem Haus gestanden. Dann hat die Müllabfuhr alles abgeholt. Das waren Terrarien. Diese Glasdinger. Aha. Er war ein unglücklicher Mann. Vielleicht durch den Tod seiner Frau. Jetzt wohnt in dem Haus ein junges Paar mit 2 Kindern. Offensichtlich wusste Frau Bäumer nicht, was an jenem Abend mit Plugs Leiche geschehen war. In diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich nie mehr mit einem Menschen über diesen Vorfall gesprochen hatte. Vielleicht, weil er so absurd war. Außer den Kortewegs, die sie vor unser Haus gelegt hatten, war ich vielleicht der Einzige, der wusste, was mit der Leiche passiert war. Und wer wohnt daneben? Immer noch Herr und Frau Arz. Aber die haben uns ja nie gegrüßt, das weißt du doch sicher noch. Die leben sehr zurückgezogen. Als neulich der neue Nachbar etwas tun wollte gegen das Unkraut nebenan, hast du denn gesehen, was da alles wächst, wo euer Haus gestanden hat? Ja. Die Samen wehen alle zu uns in die Gärten. Man kommt mit dem Jäten gar nicht nach. Die Gemeinde sollte etwas dagegen unternehmen und alle haben den Brief unterschrieben. Nur Herr Arzt war angeblich nicht zu Hause. Wie findest du das? Es ist wirklich unglaublich, was da alles wächst. Ach, ich meinte nur, ich wollte doch nicht... Ich verstehe das sehr gut, Frau Bäumer. Das Leben geht weiter. Du warst immer ein verständnisvoller Junge, Toni, wie dein Bruder. Immer freundlich, immer hilfsbereit. Für Peter war es am schlimmsten, glaube ich. Ich habe doch selbst gesehen, wie er dem Mann noch helfen wollte. Plug meine ich. Er war ja nicht sicher, ob der tot war. Natürlich war der ein Schuft, das weiß ich auch, aber Peter hatte ein so gutes Herz, das hat ihn das Leben gekostet. Für Sekunden tauchte der Gedanke auf, was passiert wäre, wenn Peter seinen Willen durchgesetzt hätte. Hier läge jetzt alles in Schutt und Asche. Hier würde das Unkraut wachsen. Und meine Eltern wohnten wie früher nebenan. Warum musste er gerade vor eurem Haus erschossen werden? Es hätte doch genauso hier bei uns passieren können oder bei Herrn Kurtebech. Darüber haben wir oft gesprochen, mein Mann und ich. Er hat immer gesagt, Gott hat uns verschont. Aber wie soll man das verstehen? Das heißt doch, er hat euch nicht verschont. Und Ihr Mann hat sicher gesagt, es liegt daran, dass wir Heiden wären. Oh, dieser herzensgute Junge, der Peter. Und deine liebe Mutter und dein lieber Vater. Ich sehe sie noch hier vorbeigehen. Dein Vater im schwarzen Mantel mit Melonen und Schirm. Wenn er mit deiner Mutter ausging, war er immer ein paar Schritte vor ihr, wie die Indonesier. Sie hatten doch niemandem etwas Böses getan. Was die durchgemacht haben müssen, das hat dein Onkel dir doch wohl erzählt, als deine Mutter auf den Kerl losging. Einfach umgebracht haben sie, wie die Tiere. Frau Banner, ich muss gehen. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte... Natürlich, mein Junge. Das verstehe ich ja. Sag mal, ist das wirklich das erste Mal, dass du wieder in Harlem bist? Ja, wirklich. Dann musst du aber auch zum Mahnmal gehen. Mahnmal? Dort drüben, wo es passiert ist. Davon weiß ich nichts. Wie ist das nur möglich? Das Mahnmal ist doch schon vor ungefähr 3 Jahren eingeweiht worden. Vom Bürgermeister. Es waren viele Leute eingeladen. Wir hatten sehr gehofft, dich wiederzusehen. Soll ich mal schnell mit dir gehen? Frau Bäumer, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich lieber allein... Natürlich. Du möchtest doch lieber allein sein, Toni. Toni, es hat gut getan, dich wiederzusehen. Ich bin sicher, das gilt auch für meinen Mann. Auch wenn er das nicht mehr zum Ausdruck bringen kann. Sie fielen für Königin und Vaterland. Sochtrager. Geboren 3.6.1919. Willems den Weg. geboren 17.09.1896. Thea Steenweg, 10.05.1904. J. Tages, 21.11.1923. Fährmann, 8.02.1921. Manderson, geboren 5.05.1920. Hallo Papa. Hallo Peter. Du, ich habe mich ein bisschen verspätet. Das haben wir gemerkt. Gerrit ist schon losgegangen. So, was macht denn der Zahn? Alles in Ordnung. Kommst trotzdem mit, ne? Selbstverständlich, jetzt ja. Mensch, vom Konzertgebäude bis zum Rijksmuseum sind Hunderttausende auf dem Bein. Das ist ja toll. Sag mal, kennst du die? Wen? Die ältere Frau da mit dem Kopftuch. Die sieht die ganze Zeit zu dir hin. Sicher eine ehemalige Patientin, ich kenne sie nicht. Paps, wie fühlst du dich in dieser Menge? Besser als ich dachte. Hallo, Henrik. Papa, da ist einer aus meiner Klasse. Kann ich dich in dem Getümmel allein lassen? Na klar, geh nur. Tschüss, du, bis später. Es war wirklich kein Vergleich zu 1956. Damals zog eine rasende Meute durch Amsterdam wegen der russischen Panzer in Budapest und zerstörte alles, was mit den Kommunisten zu tun hatte. Von der Buchhandlung bis zu den Fensterscheiben ihrer Wohnungen. Im Menschengewühl war ich damals kaum bis zu meiner Haustür gekommen. Als ich den Schlüssel rauszog, stemmte sich jemand mit dem Rücken gegen mich. Ein kräftiger Kerl mit einem großen Stein in der Hand. Er drehte sich um. Oh! Es war Fake Pluk. Fake, der Sohn des erschossenen Polizeiinspektors von Harlem. Ton? Guten Tag, Ton. Guten Tag, Fake. Kommst du mit hoch? Na gut. Aber nur kurz. Ein paar Sekunden lang hatten wir uns angesehen. Fager mit dem Stein in der Hand, ich mit dem Schlüssel. Auf der Straße herrschte noch immer Tumult, aber das Zentrum der Gewalt hatte sich zur Prinzengracht verlagert. Klavier sein? Möchtest du was trinken? Ein Bierchen, wenn du hast. Mhm. Ist nicht da. Sieht nach Studentenbude aus hier. Ja. Da, Prost. Weißt du? Du hast dich absolut nicht verändert. Das habe ich schon oft gehört. Ich habe sofort gesehen, du bist's. Ich nicht gleich. So oft habe ich deinen Vater ja nicht gesehen. Ja, hier ist der Taschenbücher. Was studierst du? Medizin. Ich arbeite in einer Werkstatt für Haushaltsgeräte. Reparaturen und so. In Harlem? Harlem. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, wir wohnen immer noch in Harlem. Was weiß ich? Kannst dir doch denken. Nach dem Krieg mussten wir schnellstens verschwinden. Ja, das kann schon sein. Und wo wohnst du jetzt? In Den Helder. Und du bist extra nach Amsterdam gekommen, um mit Steinen zu werfen? Ja. Verrückt, was? Lebt deine Mutter noch? Ja. Du arbeitest in einer Werkstatt, aber du warst doch auf dem Gymnasium. Interessiert dich das wirklich? Ja, sonst hätte ich ja nicht gefragt. Nach dem Krieg wurde meine Mutter verhaftet und in ein Lager gesteckt. Ich kam in ein katholisches Internat, obwohl ich nicht katholisch bin. Was hatte deine Mutter denn getan? Das frag mal die Herren vom Sondergericht. Ich glaube, sie hatten sie im Verdacht, mit meinem Vater verheiratet gewesen zu sein. Und dann? Nach einem Dreivierteljahr kam sie frei, aber da wohnten schon andere Leute in unserem Haus. Wir bekamen was in Den Helder angeboten. Da kannte uns niemand und dort kam ich auf die Berufsschule. Warum nicht wieder aufs Gymnasium? Du hast wirklich keine Ahnung. Was glaubst du denn? Meine Mutter musste Putzfrau werden, um mich und meine Schwestern durchbringen zu können. Jetzt liegt sie im Krankenhaus, wenn du es genau wissen willst. Das Wasser läuft ihr aus dem rechten Bein. Das linke ist ihr vor 2 Wochen abgenommen worden. Bist du jetzt zufrieden, Herr Doktor? Das ist der Unterschied, ja? Wir sitzen zusammen in der Klasse, deine Eltern werden erschossen und du studierst Medizin. Aber mein Vater wird umgelegt und ich repariere Boiler. Aber deine Mutter lebt. Und deine Schwestern auch. Außerdem gibt es doch wohl Unterschiede zwischen dem Tod deines Vaters und dem meiner Eltern. Welchen Unterschied? Meine Eltern waren unschuldig. Mein Vater auch. Gut, gut. Ja, ich weiß nur, was ich gehört habe. Aber eben. Aber wenn du den Unterschied zwischen uns für eine Art sozialer Ungerechtigkeit hältst, dann begreife ich das nicht. Wieso der Stein? Gerade du müsstest dann Kommunist werden. Der Kommunismus ist das Schlimmste von allen. Das siehst du ja nun in Budapest. Da wird der Freiheitsdrang eines ganzen Volkes in Blut ertränkt. Frage, ich bin auch kein Kommunist, aber deshalb ist es doch nicht nötig, die Schlagzeilen auswendig zu lernen. Ja, und außerdem der Doktor kann sich natürlich ausdrücken. Nimm mir nicht übel, dass ich nicht so schlau bin wie du. In Budapest ist eine Massenschlachtung im Gange. Hast du nicht über die Gräueltaten der mongolischen Soldaten gelesen? Was soll das heißen, Fake? Ist jetzt wieder die Zeit, die Mongolen zu vergasen? Nein, du Arschloch! Ich sag dir nur eins. Mein Vater hat, was die Kommunisten angeht, auf alle Fälle recht gehabt. Es sind nicht umsonst dieselben Scheißkommunisten gewesen, die ihn ermordet haben. Klar, du musst sie unbedingt verteidigen. Sie haben genau gewusst, dass es zu Repressalien kommen würde. Trotzdem legen sie ihn vor eurem Haus um. Das hat sie einen Dreck gekümmert. Sonst hätten sie die Leiche woanders versteckt. Und der Krieg war deswegen nicht eine Sekunde früher zu Ende. Meine Familie ist nicht von den Kommunisten ausgerottet worden, sondern von den Freunden deines Vaters. Aber die Kommunisten wussten, es würde dazu kommen. Also sind sie schuld. Und ob, wer denn sonst? Frage, ich verstehe ja, dass du deinen Vater verteidigst. Aber dein Vater ist nicht zufällig von den Kommunisten ermordet worden. Sie waren der Meinung, es musste sein. Meine Familie wurde willkürlich von den Faschisten umgebracht und zu denen gehörte auch dein Vater. So ist es doch. Willst du damit behaupten, es ist die Schuld meines Vaters, dass deine Familie ermordet wurde? Frage, warum kannst du deinen Vater nicht lieben, ohne die Sache zu rechtfertigen? Warum sagst du nicht einfach, mein Vater stand absolut auf der falschen Seite, aber er war mein Vater und ich liebe ihn. Aber er stand verdammt nochmal nicht auf der falschen Seite. Wenn du sicher wüsstest, er hat schreckliche Dinge getan, ach, was weiß ich, würdest du ihn dann nicht lieben? Falsch! Mittlerweile denken die Leute über den Kommunismus genauso wie er damals. Sieh dir das da draußen mal an. Wo ist da der Unterschied zur Ostfront? Und was mit den Juden passiert, das wusste er überhaupt nicht. Ihm kannst du nicht vorwerfen, was die Deutschen mit denen gemacht haben. Er war bei der Polizei. Er, er, Er hat einfach seine Pflicht getan. Natürlich war er ein Faschist, aber einer aus ehrlicher Überzeugung, kein Mitläufer wie die meisten Holländer. Hätte Hitler den Krieg gewonnen, was meinst du, wie viele Holländer dann heute noch gegen ihn wären? Erst als er anfing zu verlieren, waren sie plötzlich alle im Widerstand, diese Maulhelden. Weißt du, wann mein Vater Parteimitglied geworden ist? Im September 44. Da war die Chose verloren, da musste ein gutes Beispiel gegeben werden, fand er. Das hat uns Mutter oft erzählt. Und für diese Überzeugung haben sie ihn abgeknallt, für sonst nichts. Und das hat auch deine Familie das Leben gekostet. Frage, wenn man dich so hört, könnte man denken, du willst den Namen deines Vaters auch auf dem Mahnmal haben. Auf welchem Mahnmal? Bei uns auf der Uferstraße. Da steht ein Mahnmal? Ich hab's auch erst später erfahren. Die Namen meiner Eltern stehen drauf und die der 29 Geiseln. Sollte auch Fake Pluk draufstehen? Verdammt. Als euer Haus in Flammen stand, da hörten wir, unser Vater ist tot. Hast du daran nur einmal gedacht? Ich hab daran gedacht, was dir zugestoßen ist. Fake, lass den Stein. Fake, bleib! Es dauerte danach 10 Jahre, bis ich mit den Ereignissen von 1945 wieder in Berührung kam. Sommer 1966. Inzwischen war ich Arzt geworden. Hatte eine große helle Wohnung nicht weit vom Wilhelmina Krankenhaus, einer Assistentenstelle dort in der Anästhesie. Saskia, meine erste Frau. Saskia de Graaf. Und Sandra. Sandra hatte dieselben roten Haare wie ihre Mutter. Wir nahmen sie mit zur Beerdigung. 4 war sie damals. Die Beerdigung war auf dem Land. Ein Freund von Saskias Vater aus der Widerstandszeit, ein prominenter Journalist, war gestorben. Und da die Trauergemeinde zum großen Teil aus Leuten bestand, die gegen die deutsche Besatzung gekämpft hatten, glich die Beerdigung mehr einem großen Treffen. Ich kannte niemanden. Anschließend gingen alle in die Gaststätte gegenüber vom Friedhof. Ich wartete auf eine Renéva. Wenn nur niemand erfährt, dass wir jetzt alle hier sind. Ja, wen meinst du denn mit niemand? Na, die Deutschen natürlich. Oh, mach doch nicht so blöd. Um mich herum wurden alte Geschichten erzählt. Ich stand mit dem Rücken zum Lokal, als hinter mir der Satz fiel. Nein. Nein, ich bin mit dem Fahrrad an ihm vorbeigefahren. Ich habe ihm erst in den Rücken geschossen und dann einmal in die Schulter und in den Bauch. Wurde da noch ein 4. und ein 5. Mal geschossen? Und dann noch ein 6. Was weißt du davon? Geht es um Pluk. Fake Pluk in Haarlem. Wer bist du? Wie alt bist du? Ich habe dort gewohnt. Es war vor unserem Haus. Vor eurem? Alle am Tisch schienen sofort zu merken, dass etwas schiefgelaufen war. Das ist der Schwiegersohn von De Graaf. Komm mit nach draußen. Das muss ich klarstellen. Komm, gehen wir auf den Friedhof. Ich heiße Kurt Takis. Und du heißt Stenbeck. Anton Stenbeck. Für die dort drin bin ich heiß. Setzen wir uns. Ja. Willst du auch eine? Danke, nein. Hör zu, lass uns wieder aufstehen und nie mehr darauf zurückkommen. Es gibt nichts klarzustellen, wirklich nicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Mich bedrückt nichts, glaub mir, es ist über 20 Jahre her. Ich habe eine Frau und eine Tochter und eine gute Stellung. Ich hätte da drinnen meinen Mund halten sollen. Aber du hast ihn nicht gehalten. Und ich habe etwas gesagt, das du nicht hören durftest. Aber du hast es gehört. Das sind die Tatsachen. Und darum sitzen wir jetzt hier. Ich wusste, dass es dich gibt. Wie alt warst du damals? 12. Hast du ihn gekannt? Den Lunkenpluck? Nur vom Sehen. Aber ich war mit seinem Sohn in einer Klasse. Ist der nicht auch Farke? Ja. Soll ich dir erzählen, was dieser Pflugkörner war? Meinetwegen nicht. Aber meinetwegen. Er hat eine Peitsche mit eingeflochtenem Eisendraht, mit der er dir die Haut vom Gesicht schlug und vom nackten Hintern. Und dann stieß er dich gegen einen glühenden Ofen. Er hat, was weiß ich, wie viele Menschen umgebracht und noch viel mehr in Deutschland und Polen in den Tod gejagt. Er musste also aus dem Weg geräumt werden. Meinst du nicht auch? Ja? Oder etwa nicht? Ja. Gut. Andererseits wussten wir natürlich, dass mit ziemlicher Sicherheit Repressalien folgen würden. Herr Takis, verstehe ich richtig, bin ich reiß, dass Sie sich mir gegenüber verteidigen. Ich greife Sie doch gar nicht an. Ich verteidige mich auch nicht gegen dich. Gegen wen denn? Das weiß ich auch nicht. Auf alle Fälle nicht gegen mich selbst oder gegen Gott oder gegen derartigen Humbug. Gott existiert nicht und ich vielleicht auch nicht. Es existieren nur die toten Freunde. Gut. Wir wussten, dass mit Repressalien zu rechnen war. Ja, dass ein Haus angezündet und Geiseln erschossen würden. Sollten wir es deshalb unterlassen? Wollen Sie, dass ich darauf antworte? Sicher. Das kann ich nicht. Ich weiß es nicht. Dann werde ich es dir sagen. Die Antwort ist nein. Wenn du sagst, deine Familie würde noch leben, wenn wir Pflug nicht liquidiert hätten, dann ist das wahr. Wenn jemand sagt, deine Familie würde noch leben, wenn dein Vater seinerzeit ein anderes Haus gemietet hätte, dann ist das auch wahr. Dann würde ich hier vielleicht mit jemandem anderen sitzen. Aber das sind Wahrheiten, von denen wir nichts haben. Die einzige Wahrheit, von der wir etwas haben, ist die, dass jeder von dem umgebracht worden ist, der ihn nun mal umgebracht hat. Pflug von uns, deine Familie von den Deutschen. Wenn Wenn du meinst, wir hätten es nicht tun dürfen, dann musst du dazu sagen, dass es besser gewesen wäre, wenn die Menschheit nie existiert hätte, geschichtlich gesehen. Ist das deine Meinung? Also taten wir es. Wir wussten, steht das denn dafür? Wir wussten, dass wahrscheinlich mindestens eines der Häuser draufgehen würde. Wir wussten nur nicht, welches. Wir hatten die Stelle ausgesucht, weil es dort am ruhigsten war und weil wir von dort am besten wegkommen konnten. Und wir mussten wegkommen, weil noch mehrere von dem Pack auf unserer Liste standen. Wenn deine Eltern in einem der Häuser gewohnt hätten, hättest du ihn dann auch dort niedergeschossen? Nein, verdammt noch mal, natürlich nicht. Nicht, wenn es irgendwo anders gegangen wäre. Aber unter den Geiseln, weißt du, in derselben Nacht war auch mein jüngster Bruder. Und ich wusste, dass er eine der Geiseln war. Willst du auch wissen, was meine Mutter davon hielt? Die fand das in Ordnung. Sie lebt noch, du kannst sie fragen. Du siehst mich an, als wäre das alles meine Schuld. Herrgott, noch mal, ich war 12 und hab da gesessen und ein Buch gelesen, als es passierte. Es ist ein dummer Zufall, dass es vor eurem Haus passiert ist. Es ist nicht vor unserem Haus passiert. Herr Bickel, pardon? Es ist vor dem Haus des Nachbarn passiert. Die haben ihn dann vor unser Haus gelegt. Ein guter Nachbar ist besser als ein ferner Freund. Was waren das für Leute? Ein Witwer mit seiner Tochter, ein Seemann. Ja, das geht natürlich auch, dem Zufall behilflich sein. Darf man das denn? Darf man. 3 Sekunden später. Und es wäre vor eurem Haus passiert. Ich frage, weil mein Bruder damals versucht hat, Pflug ein Haus weiter hinzulegen. Oder wieder zurück, ich weiß es nicht mehr. Dann kamen die Deutschen. Ach Gott, jetzt verstehe ich endlich. Darum war dein Bruder draußen. Aber wie ist er zu der Pistole gekommen? Woher weißt du, dass er eine hatte? Woher wohl? Weil ich mich informiert habe nach dem Krieg. Es war die Pistole von Pflug. Was für ein lehrreicher Nachmittag. Und wer wohnte ein Haus weiter? 2 alte Leute. Ja, wenn er ihn zurückgelegt hätte, wäre es natürlich zum Streit gekommen. Oh Gott, was für eine Stümperei. Große Esel, alle, das ist es, was ihr gewesen seid, die Leiche da hin und her zu schleppen. Was hätten wir denn sonst tun sollen? Reinholen natürlich, ihr hättet ihn so schnell wie möglich ins Haus holen müssen. Überlegt doch mal, was hätten sie denn machen sollen, wenn sie niemand und nichts auf der Straße gefunden hätten? Sie hätten doch nicht sofort an ein Attentat denken müssen. Eher an einen Gendarmen, der auf jemand geschossen hat. Aber was hätten wir mit der Leiche tun sollen? Was weiß ich, verstecken unter den Fußbodenbrettern oder im Garten vergraben? Du kannst gut reden, du hast über nichts anderes als über diese Dinge nachgedacht und tust es immer noch. Aber wir saßen zu Hause am Tisch und spielten. Und hörten plötzlich die Schüsse. Auch dann hätte ich sofort daran gedacht. Kann schon sein, aber du warst ja auch Partisan. Mein Vater war Justizbeamter. Der hat nie etwas getan. Der hat nur protokolliert, was andere taten. Wir hätten übrigens auch keine Zeit mehr dafür gehabt. Sag mal, da standen doch 4 Häuser. Stimmt's? Ja. Und ihr habt im 2. von links gewohnt. Du weißt noch sehr genau Bescheid. Ab und zu gehe ich schon noch hin. Helden kehren immer zum Ort ihrer Heldentat zurück. Das weiß jedes Kind. Bei welchem Nachbarn lag er denn nun zuerst? Vor dem 2. Haus rechts. Noch eine Frage. Warum hat ihn der Seemann bei euch hingelegt und nicht bei seinem anderen Nachbarn? Keine Ahnung. Dafür muss es einen Grund geben. Hatte er etwas gegen euch? Nicht, dass ich wüsste. Er hatte etwas gegen die anderen Nachbarn. Die kümmerten sich um niemanden. Und du hast nie versucht, das rauszubekommen? Ich sagte doch, ich habe kein Bedürfnis, das alles wieder hervorzukramen. Es ist geschehen. Es war Krieg. Eine große Schweinerei. Meine Familie ist ermordet worden und ich bin mit dem Leben davongekommen. Du hast den Schuft zu Recht niedergeschossen, wirklich. Du wirst von mir nichts anderes hören. Warum willst du jetzt noch etwas aufklären? Was bringt es? Alles Geschichte. Antike Geschichte. Und wie oft ist seitdem nicht dasselbe passiert? Ich dachte, es geht dir um mein Seelenheil. Aber das ist wohl nicht der Fall. Du kommst nicht vom Krieg los. Oder tut dir womöglich leid, was du getan hast? Morgen tät ich's wieder, wenn es sein müsste. Aber die Aktion bei euch auf der Uferstraße, damit war... Da ist noch etwas passiert. Im Nachhinein wäre mir lieber, wenn die Aktion nicht durchgeführt worden wäre. Weil meine Eltern dabei umgekommen sind? Nein. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Das war nicht vorherzusehen und hatte vielleicht damit zu tun, dass sie deinen Bruder mit der Pistole erwischt haben. Vielleicht, weil meine Mutter den Anführer dieser Deutschen angegangen ist? Nein. Da hat noch etwas anderes mitgespielt dort in Harlem. Deine Familie und die Geiseln waren nicht die einzigen, die es damals das Leben gekostet hat. Ich war nämlich nicht allein, als ich auf Pflug schoss. Wir waren zu zweit. Ich war in Begleitung von meiner Freundin. Aber egal, lassen wir das. Ach. Was hast du? Wie ist sie gestorben? 3 Wochen vor der Befreiung ist sie in den Dünen exekutiert worden. Warum geht dir das so zu Herzen? Weil ich sie kenne. Weil ich mit ihr gesprochen habe. Ich saß in der Nacht damals bei ihr in der Zelle. Woher weißt du, dass sie es war? Sie hat doch bestimmt nicht gesagt, wie sie heißt. Nein, aber ich weiß es genau. Woher denn, bitteschön? Wie sah sie aus? Das weiß ich nicht. Es war ja stockdunkel. Würdest du sie erkennen, wenn du ein Foto von ihr sehen würdest? Tages, ich habe sie nicht gesehen. Aber ich möchte gern ein Foto von ihr sehen. Was sagte sie denn? Du musst doch wissen, was die... Wüsste ich es nur. Es ist so lange her. Sie war verletzt. Wo? Weiß ich nicht. Sie muss es gewesen sein. Ja. Pflug hat sie im letzten Moment noch angeschossen. Wie hieß sie? Trüß. Trüß Costa. Papa! Papa! Sandra hatte ihre Puppe fallen lassen und lief auf mich zu. Ich fing sie in meinen Armen auf. Saskias schwarze Gestalt näherte sich vom Tor her. Tages riss ein Blatt aus seinem Notizbuch, faltete es zusammen und steckte es mir in die Brusttasche. Schweigend gab er mir die Hand und ging. Tags drauf suchte ich ihn auf. Ich sah sofort, er hatte getrunken, seine Augen waren wässrig und sein Gesicht noch fleckiger als am Tag zuvor. Er führte mich durch einen langen, hohen Gang mit abblätterndem Putz, vollgestellt mit Fahrrädern, Dosen, Eimerbrettern. Sein kleiner Raum im Hinterhaus war zugleich Schlafzimmer, Arbeitszimmer und Küche. Hast du die Zeitung schon gelesen? Nein. Hier. Das wird dich auch interessieren. Willi Lages ernsthaft krank. Freigelassen. Wie findest du das? Der Chef der Gestapo in den Niederlanden. Freigelassen. Weil er krank ist, unser lieber kleiner Willi. Pass nur auf, wie schnell der in Deutschland wieder auf die Beine kommt. Und inzwischen sind deswegen viele Leute wirklich krank geworden. Aber das ist ja das kleinere Übel. Auch deine Eltern und dein Bruder unterstanden diesem Herrn. Nicht diesem Wrack von heute. Diesem Wrack? Ja, ja, ja, du bist ja von Berufs wegen Helfer der leidenden Menschheit. Woher weißt du das? Weil ich deinen Schwiegervater angerufen habe. Man muss doch wissen, mit wem man es zu tun hat. Es ist immer noch Krieg, nicht wahr, Tages? Ja, sicher. Sicher. Und du? Ich bin so dumm gewesen und habe niemanden angerufen. Womit verdienst du deine Brötchen? Vor dir steht ein begnadeter Mathematiker. Für einen Mathematiker ist dein Büro hier aber sehr mangelhaft organisiert. Ja, die Unordnung ist durch den Krieg entstanden. Ich lebe von der Stiftung 4045. Die ist gegründet worden von Herrn A. Hitler. Der hat mich von der Mathematik erlöst. Ohne ihn stünde ich immer noch jeden Tag vor einer Schulklasse. Whisky? Ja, gern. Auf das Mitleid mit den Mitleidlosen. Prost. Prost. Und jetzt komm. Er führte mich ins Souterrain. Weiße Kacheln unter der niedrigen Decke, Neonleuchten zwischen Heizungsrohren. Ein Holztisch mit einem vollen Aschenbecher. An der Wand eine vergilbte Karte mit roten und blauen Flutwellen überzogen. Die Offensiven, die aus Russland und Frankreich in Richtung Berlin rollten. Und auf dem verblassten Blau der Nordsee der vage, hellrote Abdruck eines Mundes. Ein Kuss, den jemand mit geschminkten Lippen aufs Papier gedrückt hatte. Dann sah ich das Foto. Hinter ein Elektrokabel gesteckt. Saskia. Es war Saskia, die mich anschaute. Natürlich war sie es nicht. Aber der Blick und die Augen waren die von ihr, so wie ich sie bei unserer ersten Begegnung gesehen hatte. Ein unauffälliges, freundliches Mädchen von 23 Jahren. Drüs. Oh. Ist sie das? Sie muss es sein. Sie muss es sein. Na los, erzähl schon. Was hat sie gesagt? Ich weiß es nicht mehr, Tages. Hat sie über mich gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Versuch dich zu erinnern, verdammt nochmal. Es ist weg, Tages. Ich möchte es dir sagen, aber ich erinnere mich nur, dass sie mein Gesicht berührt hat. Ich war 12, begreif das doch. Unser Haus war in Brand gesteckt worden, meine Eltern und mein Bruder verschwunden. Ich hatte einen Schock, ich hatte Hunger. Ich saß in einer dunklen Zelle auf einer Polizeiwache. Welcher Polizeiwache? In Helmstedt. Da saß sie also. Oh Gott. Da hätten wir sie rausholen können. Ich dachte in Haarlem. Im Gefängnis. Ich weiß nur, sie hat eine lange Geschichte erzählt. Worüber? Weiß ich nicht mehr. Ach Gott. Am liebsten würdest du mich wohl an einen Stuhl binden, mir eine Lampe ins Gesicht halten, um es aus mir herauszubekommen. Habe ich recht? Okay, okay. Wart ihr verheiratet? Ich war verheiratet, ja, aber nicht mit ihr. Ich hatte eine Frau und zwei Kinder. Aber ich liebte Drüs. Nur sie liebte mich nicht. Wenn ich davon sprach, dann nannte sie mich einen Schwärmer. Schön und gut, aber geschieden bin ich jetzt doch. Eine lange Geschichte, ja. Das war ihre Stärke. Endlos haben wir gequasselt. Manchmal auch darüber, wie es nach dem Krieg sein würde. Einmal sagte sie, ich schaue in ein großes, schwarzes Loch, wenn ich an die Zeit nach dem Krieg denke. Sie war 10 Jahre jünger als ich. Aber sie dachte viel mehr über alles nach. Sie war eine Philosophin, Stenwijk. Allerdings eine mit einer Pistole. Ist das ihre? Das ist ihre Pistole. Hat sie damit auf Pflug geschossen? Und getroffen. Ich habe mich dumm angestellt an dem Abend. Wir fuhren Hand in Hand die Uferstraße entlang. Wir ließen uns von Pluck überholen. Dann fuhr ich vor, aber es war glatt. Ich musste den Lenker loslassen, um die Pistole rauszuziehen. Und da kam ich ins Rutschen. Ich schoss ihm in den Rücken, in die Schulter und den Bauch. Ich sah sofort, ich habe Mist gebaut. Während er zu Boden stürzte, wollte ich es nochmal versuchen, aber die Pistole hatte Ladehemmung. Da sah ich, dass sie zweimal schoss und schnell weiterfuhr. Sie dachte sicher, er ist tot, aber er richtete sich halb auf. Ich schrie, sie soll aufpassen. Dann schoss er und traf sie. Irgendwo in den Rücken. Und dann? Dann kam ein Elefant mit einem großen Rüssel und blies das Märchen aus. Ich habe versucht, sie auf meinen Gepäckträger zu heben. Wir wollten uns in den Sträuchern verstecken, aber als die Deutschen kamen, schrie ihnen eine Frau aus dem Fenster zu, wo wir waren. Drüß gab mir ihre Pistole und einen Kuss und das war's dann. Noch ein bisschen rumballern und dann nichts wie weg. Später habe ich versucht, auf eigene Faust mir die Alte vorzunehmen, bevor der Krieg zu Ende war, aber das hat nicht geklappt. Die läuft immer noch rum als liebe Oma. Man kann immer noch mit ihr schießen, weißt du? Nach dem Krieg hätte ich sie abliefern müssen. Ich habe mich also strafbar gemacht. Aber man weiß nie, ob man nicht doch noch mal schießen muss. Zum letzten Mal. Hörst du, sie weint leise. Keine Mutter hat jemals ihr Kind so verwöhnt wie Drüß dieses Ding da. Tages schwieg. Aber die Gewalt, die er heraufbeschworen hatte, blieb wie ein unhörbares Echo hängen. Das Foto ließ mich nicht mehr los. Lächelnd erwiderte das Gesicht meinen Blick. Wo ich auch war, Drüß schaute mich an, ohne dabei die Augen zu bewegen. Sie könnte hunderte von Menschen gleichzeitig ansehen. Immer würde sie jeden so anschauen wie im Moment der Aufnahme. Und nie würde sie älter werden und nie selbst etwas sehen. Wie die Zeit vergangen ist. Die Scheidung von Saskia ein Jahr später. Der Heirat mit Lisbeth. Peter wurde geboren. Als Sandra 16 war, wollte sie sehen, wo ihr Großvater und ihre Großmutter ums Leben gekommen waren. Eines Samstagnachmittags fuhr ich mit ihr nach Harlem, vorbei an endlosen Hochhausvierteln. Die Stelle. Ich musste lachen. Die Lücke im Gebiss war mit einem goldenen Zahn geschlossen worden. Wo einmal das Haus meiner Eltern war, stand jetzt ein niedriger weißer Bungalow. Am Zaun ein Schild, zu verkaufen. Ich erzähle Sandra zum ersten Mal von Drüß Koster und der Nacht in der Zelle der Polizeiwache. Und da, fast 35 Jahre danach, höre ich plötzlich wieder die Stimme von Drüß. Er glaubt, dass ich ihn nicht liebe. Aber ich liebe ihn. Ich wollte zu Tages, ich wollte ihm sagen, dass ich ihn liebte. Doch ich fand ihn nicht einmal mehr im Telefonbuch. Erst 2 Jahre später sah ich ihn zufällig im Fernsehen. Ein Greis mit weißem Bart und eindrucksvollem, verwüstetem Gesicht. Ich erkannte ihn nur, weil der Name im Bild erschien. Kurt Tages. Widerstandskämpfer. Ja, alles ist noch da. Nichts ist verschwunden. Oh, das war aber knapp. Entschuldigen Sie. Keine Ursache. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht anrempeln. Ich glaube, ich bin ein bisschen alt für solche Scherze. Toni, kennst du mich nicht mehr? Sie werden verzeihen. Ich weiß im Moment nicht. Karin. Karin Korteweg, das Nachbarmädchen aus Harlem. Ach. Wenn du nicht mit mir reden willst, musst du es sagen, dann gehe ich sofort. Nein, nein, Natürlich, doch. Ich muss nur eben... Das überrumpelt mich. Ich habe dich schon eine Weile beobachtet. Aber wenn wir nicht zusammengestoßen wären, hätte ich dich nie angesprochen. Wirklich. Nein, nein, lass nur. Wenn wir uns nun schon mal getroffen haben, dann... Das sollte wohl so sein. Hast du Feuer? Ja. Ausgerechnet bei diesem Friedensmarsch. Ausgerechnet. Komm, gehen wir ein bisschen aus dem Trubel hier raus. Ja, gehen wir. Ich hab dich sofort erkannt. Du bist genauso groß geworden wie dein Vater. Und ebenso grau. Ja, das höre ich oft. Aber ob es ein gutes Zeichen ist, das weiß ich nicht. Ich wusste, ich würde dich eines Tages treffen. Wohnst du in Amsterdam? Ja. Und ich in Eindhoven. Was machst du beruflich, Toni? Ich bin Anästhesist. Und du immer noch Krankenschwester? Nein. Weißt du, meine Gesundheit, die ist... Hm. Lebt dein Vater noch? Schon lange nicht mehr. Karin, lass uns nicht drum herum reden. Du willst es loswerden und ich will es hören. Was ist an dem Abend genau passiert? Ist mein Bruder zu euch ins Haus geflohen? Ich dachte, er kam, um uns zu erschießen. Er hatte eine Pistole in der Hand. Die gehörte Pflug. Plötzlich stand er im Zimmer. Er sah schrecklich aus, völlig verstört. Er sagte, ihr seid Schufte und er würde uns über den Haufen schießen. Er war verzweifelt. Sie waren hinter ihm her und er konnte nicht mehr aus dem Haus. Ich sagte, er soll die Pistole wegwerfen. Wir würden sie irgendwo verstecken. Denn wenn sie kommen, werden sie ihn für den Mörder halten. Was hat er gesagt? Er stand da, fuchtelte mit der Pistole herum und horchte nach draußen. Aber sie hatten Peter in unser Haus gehen sehen. Und es war klar, sie würden das Haus durchsuchen und natürlich die Pistole finden. Wir wären sofort als Mitschuldige an die Wand gestellt worden. So war das doch damals. Ich verstehe schon, es kam deinem Vater sehr gelegen, dass euch jemand mit der Waffe bedrohte. Aber damit hat er ihn in den Augen der Deutschen erst recht zum Täter gemacht. Ja, und weiter? Ich hatte panische Angst. Peter hielt immer noch das schreckliche Ding auf uns gerichtet. Auf einmal war draußen Lärm und Geschrei. Ich habe mich hinterher oft gefragt, warum er uns nicht erschossen hat. Er hatte nichts zu verlieren. Oder vielleicht doch, weil er begriff, es war schließlich nicht unsere Schuld. Ich meine, dass die Leiche ebenso wenig mit uns zu tun hatte wie mit euch. Ich hatte gesehen, wie er sie wieder vor unser Haus legen wollte. Karin, ich bin nicht so sicher. Vielleicht wollte er sie bei Bäumers vor die Tür legen. Dein Vater wäre vielleicht handgreiflich gegen ihn geworden, aber die Bäumers waren alte Leute. Es muss ein Schlitz in der Verdunklung gewesen sein. Sie haben ihn wohl mit der Pistole in der Hand gesehen. Dann plötzlich fiel ein Schuss. Ich ließ mich auf den Boden fallen. Er wurde sofort getroffen. Im nächsten Augenblick haben sie die Tür eingetreten und schossen mit Karabinern auf ihn. Wie auf ein wildes Tier. Und dann? Ich weiß nicht. Ich habe nicht mehr ihn gesehen. Wir wurden sofort in den Garten gezerrt und über die Felder weggebracht. Wir mussten zur Ortskommandantur. Aber ich hörte noch den schrecklichen Knall, als sie euer Haus in die Luft sprengten. Seid ihr dann verhört worden? Ich wurde allein verhört. Hast du erzählt, wie es war? Ja. Was sagten sie, als sie hörten, Peter hat nichts damit zu tun? Tja, sie zuckten die Schultern. Das hätten sie sich schon gedacht. Sie hatten inzwischen jemand anderen erwischt, ein Mädchen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, eins verstehe ich nicht. Sie sahen doch, wie Peter euch mit der Pistole bedrohte. Haben Sie nicht gefragt, warum? Natürlich. Und was hast du gesagt? Die Wahrheit. Also, dass Pflug zuerst bei euch vor der Tür lag? Ja. Und ihr ihn bei uns hingelegt habt? Ja. Hattest du denn keine Angst, sie würden auch euer Haus anzünden? Hätten sie es nur getan. Mein ganzes Leben wäre anders verlaufen. Damals wäre mir am liebsten gewesen, sie hätten mich erschossen. Oder Peter hätte es getan. Was haben Sie gesagt? Ich wurde von einem Deutschen in Zivil vernommen. Er sagte nur, es ist mir wurscht, wer, wie, wo, was. Das weiß ich noch ganz genau. Dann sagte er respektvoll, gratuliere. Hast du das deinem Vater erzählt? Er hat nie erfahren, was ich ausgesagt habe und ich nicht, was er erzählt hat. Erst am nächsten Morgen, als wir nach Haus durften, haben wir uns wiedergesehen. Bevor ich was sagen konnte, sagte er, Karin, darüber reden wir nie wieder, verstanden? Und du hast verstanden? Er hat nie wieder darüber gesprochen, mit keinem Wort. Sein ganzes Leben lang nicht. Auch nicht, als wir von Frau Bäumer hörten, dass auch dein Vater und deine Mutter... Ein paar Jahre nach dem Krieg bin ich noch einmal bei den Bäumers gewesen. Da hörte ich, ihr seid kurz nach der Befreiung weggezogen. Emigriert. Nach Neuseeland. Ach. Ja. Weil er Angst vor dir hatte. Angst vor mir? Er sagte, er wollte ein neues Leben beginnen. Aber er wollte dir nicht unter die Augen kommen. Ich weiß genau, er hatte Angst, du könntest, wenn du erwachsen bist, eines Tages kommen und dich rächen. Auch an mir. Ich bitte dich, auf den Gedanken bin ich wirklich noch nie gekommen. Aber er. Von da an hat er keine Ruhe mehr. Wir sind zuerst zu meiner Tante nach Rotterdam gezogen. Und noch vor Ende des Jahres konnten wir mit einem Frachtdampfer abreisen. Wir waren vielleicht die ersten niederländischen Einwanderer in Neuseeland. Und dort hat er dann 1948 Selbstmord begangen. Was er getan hatte, war doch reiner Selbsterhaltungstrieb. Vielleicht tat er es in erster Linie für dich. Niemand hat doch für möglich gehalten, dass sie auch die Hausbewohner erschießen. Das war bis dahin noch nie vorgekommen. Trotzdem verstehe ich ihn nicht. Ihm war also lieber, unser Haus ging zum Teufel und nicht seins. Dass es Tote geben würde, hatte er sicher nicht gewollt. Gewissensbisse, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber Selbstmord? Toni, da ist noch etwas, was du wissen musst. Ja. Als die Schüsse fielen und Pflug vor unserem Haus lag, war das Einzige, was er sagte, oh Gott, die Eidechsen. Die Eidechsen? Das kann doch nicht sein. Ich habe nie so richtig begriffen, was sie ihm bedeuteten. Vielleicht ein Stück Ewigkeit und Unsterblichkeit. Das hatte sicher auch mit dem Tod meiner Mutter zu tun. Wenn du wüsstest, mit wie viel Mühe er sie im Hungerwinter am Leben erhalten hat. Das war alles, was ihn auf der Welt noch interessierte. Vielleicht hat er diese Viecher mehr geliebt als mich. Aber nachdem alles geschehen war, Peter tot, deine Eltern tot, da wurden sie für ihn plötzlich ganz einfach Eidechsen. Er hat sie alle totgetreten. Er wütete wie ein Verrückter. Vielleicht konnte er mit der Einsicht nicht leben, dass drei Menschen wegen seiner Liebe zu einem Haufen Reptilien gestorben waren. Und dass du ihn deshalb ermorden würdest, sobald du eine Chance bekämst. Wieso denn? Ich wusste doch gar nichts davon. Aber ich. Da musste ich auch unbedingt mit ans andere Ende der Welt, obwohl ich das gar nicht wollte. Aber letztlich warst du gar nicht nötig. Du warst in ihm. Er war ein todunglücklicher Mensch. Karin, ihr wart zu Hause. Ihr habt die Schüsse gehört. Und als ihr Pflug auf der Straße liegen sah, seid ihr raus, um ihn von dort wegzuschleppen. Ich will nur noch eins wissen. Ja, mein Vater überrumpelte mich. Er fasste den Entschluss in einer Sekunde. Warum habt ihr ihn bei uns hingelegt und nicht bei den Arzt, euren Nachbarn auf der anderen Seite? Das wollte ich doch. Ich ging schon in ihre Richtung, aber da sagte mein Vater, nein, nicht dahin. Da sind Juden. Juden? Ach, so war das. Ja. Bei Arzt war eine jüdische Familie mit einem kleinen Kind untergetaucht, schon seit 43. Am Tag der Befreiung sah ich sie zum ersten Mal. Hätte Pflug vor deren Haus gelegen, wäre das ihr Ende gewesen. Ja, Toni. Die Art, die niemand leiden konnte, weil sie sich um niemanden kümmerten. Sie haben 3 Juden das Leben gerettet. Und die Juden das Leben der Art. Karin, ich lass es dir gut gehen. Der Rest ist Nachspiel. Es ist alles vergessen. Die Schreier erstorben, die Wogen geglättet. Die Aschenwolke aus dem Vulkan steigt in die Stratosphäre, kreist um die Erde und regnet noch Jahre später auf alle Kontinente nieder. Sie hörten Das Attentat von Harry Mulisch. Hörspielbearbeitung Benno und Irena Meyer-Welak. Anton Steenweig, Peter Fitz. Anton Steenweig als Junge, Benjamin Tholen. Kurt Takes, Friedrich W. Bauschulte. Trüß Koster, Katja Teichmann. Frau Bäumer, Edith Robbers. Farke Plug, Christian Berkel. Karin Korteweg, Ursula Dierichs. In weiteren Rollen Joachim Kirsten, Jan Momba, Manfred Rahn, Christian Rode, Dennis Schmidt-Voss, Georg Schuchter, Britta Sommer und Inken Sommer. Ursula Meyer spielte aus den Kinderszenen von Robert Schumann. Ton Günter Genz und Sabine Sipp, Regieassistenz Christoph Dietrich, Regie Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Sender Freies Berlin mit dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahre 1988.